Nachtschwärmer. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Es kann wieder losgehen. Wow! DJ Test. Thank you.

das weh. Hey, hey, hey, das ist weh. Ein kleiner Indianer, ein dicker, fetter Blader. Er sitzt so noch am Lagerfeuer und verbrennt sich seine Eier. Hui, tut es weh. Hui, tut es weh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Und ein kleiner Indianer, ein dicker, fetter Blader. Er zielt mit seinem Bogen und schießt sie auf seinen Hoden. Hui, tut es weh. Hui, tut es weh. Ein kleiner Indianer, ein dicker, fetter Blader. Er spült sie mit seinem Tomahawk und haut sie auf sein Eiersack. Hui, tut es weh. Hui, tut es weh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, gebeten Sie zu warten. Die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Party. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Okay. Radio Regenbogen. Jawohl. Jawohl. Jawohl.

Brazos, vamos, samo. World. Ziemlich älter, aber immer noch gut. Schwamm und Bassliner. So, 22.53 Uhr. Ich hatte zuerst einen LKW-Fahrer drin, aber das ist entsprechend herausgefallen. Jetzt bin ich gelandet in der Nähe von Freudenstadt in Bayersbronn, ja? Jo. Elke, hast du mir 5 in der Brin, bitte? Ja, also DJ Bobo. Ja. Venga Boys. Ja. Gil. Ja. Backstreet Boys. Ja. Costa Cordalis, Wolfgang Petri. Das reicht mir. Super. einsame Spitze. Alle anderen legen bitte auf. Juhu! Wahnsinn! Ihr habt es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Sie hat es geschafft! Danke! Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Gleich volle Stunde. Da gibt's Aktuelles. Da bin ich aber nachher gleich wieder da. Bandis, was gibt's Neues? Die Kirche ist das nächste, wo die Bandis keinen Zutritt haben. Warum? Aber das Autobahnverbot tut echt weh. Autobahnverbot, das kann nur dir passieren. Die Musik verschont. Aber nächste Stunde wäre ich ein bisschen für Kelly interessiert. Kelly! Ich wollte immer mal nach Australien fahren, aber ich spreche kein Wort Australisch. Ehrlich. Oh, außer Koala. Ehrlich, wenn Dummheit weht hätte, würdest du pausenlos schreien. Das ist ein unmöglicher Fall, ha? Sie versteht hier nicht mal den Unterschied zwischen oben und unten. Ja, genau. Unten ist da, wo du immer liegst. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Ja, Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Dreidimensional. Der Ober-Überhammer. Das ist der Hammer. Total genial. Hör mich auf. Don't. Wir haben 23.10 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Das ist noch eine neue Silent Breed. Ja, jetzt wollen wir mal sehen. Übrigens unsere Faxnummer für diese Sendung, da kann man per Fax Grüße schicken. Das ist dann die 0621 3375 312. Also Vorwahl Mannheim, 3375 312 bitte. Hier zum Beispiel Ski Heil, Michael aus Denkendorf, Landkreis Esslingen, grüßt alle Ski- und Snowboardfahrer, die im Patznautal eingeschneit waren. Er grüßt Familie Schwarz, Familie Fuchs, Familie Schmid, Jasmin und Maria und der verrückte Audi-Fahrer aus Künzelsau. Besonderer Gruß geht an Petra Schmid, die hoffentlich nicht jeden Abend ihren Stoff hier suchen muss. Okay, nächstes Wachs. Tobias Oerle aus Albstadt-Pfiffingen. Grüß Benjamin Dingler, Jürgen Meyer, Martin Blitzer. Und der Sascha aus Mainz-Ebersheim. Grüß Florian, Markus, Martina, Julia, Natschascha, alle Nachtschwärmer. Und wünscht sich DJ Panda. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach nämlich geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Nein, jetzt kommt Ihnen unser kleines Internet-Gewinnspielchen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Jede Spieler, die zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Wie eine Flasche leer. Wie heißt dieser Mann? Ich verkaufe nicht diese Spieler, weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Aber gesagt, sie nicht Spieler für den Italienischen. Ganz ruhig bleiben. Struss. Struss ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaube? So, eintragen unter www.charlie2000.de ins Ersatzgästebuch. Ihr wisst Bescheid, den Namen von diesem Mann, den brauchen wir jetzt. Ist das okay? Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Ganz neu, Split Techno is back. Wir haben 23 Uhr und 19. Herr, wir wollen uns mal ein Gespräch unter Kumpeln. Wenn du so die Leute, deine Kundschaft verscheuchst, wirst du halt nichts mehr zu verkaufen haben, oder? Du musst ein bisschen freundlicher sein zu deinen Leuten. Ja, wenigstens hat es keine roten Haare und bettelt nicht um Sex. Das wäre dann deine Frau, klar. Aber wie soll das weitergehen, Herr? Erzähl mal. Ich weiß, du wirst es nie erraten, also sag ich's dir. Was denn? Ich kaufe mir einen Schuhladen. Das ist eine Goldgrube. Nein, ich will deine Meinung nicht hören. Gib mir das Geld. Nie im Leben, selbst wenn ich's hätte. Du kannst doch keine Schuhe verkaufen. Ich habe schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung, Nachtschwimmer. Schuhverkäufer, geh auf die Seite hier. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? 23 Uhr und 32 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Sind Sie bereit? Is everything alright? Seid ihr bereit, mein Schwimmer? Ist sie bereit? It's time. Is everything alright? Ist sie bereit? It's time. Is everything alright? Ist sie bereit? Schenkt mir Wein ein und lasst die Sau raus! Und jetzt. Hol tief Luft. was sie brauchen. 0128 8000. Unser Gewinnspiel. Und jetzt. Das Spiel kann beginnen. Oh, Gewinnspiel. Wir haben 22:39 und hier läuft gerade unser Gewinnspiel. Komm, grüß mal die Leute alle, die sich zugeschaltet haben. Im Amt, ihr kennt mich alle. Oh, er hat seinen Fanclub wieder dabei. Ihre Namen Mendocino.

0:23. Al und ich sind im Rennfieber. Es geht ja wieder los mit der Formel 1. Und ich kann es nicht fassen. Al mit seinem Dodge, das ist ja der uralte, ein uraltes Auto. Ich glaube 30, 40 Jahre alt. Will der da hinfahren? Ich glaube, du stellst den Schumacher und den anderen die Schau. Nimmst du mich da auch mit? Setz einen Helm und eine Gesichtsmaske auf, dann können wir drüber reden. Ja, Al, aber mit deinem Dodge, das ist so ein Schrottauto, das kannst du nicht bringen. Das ist kein Schrottauto, sondern ein Dodge. Ich liebe dieses Auto mehr als alles andere, was ich habe. Das wissen wir. Und was ist mit uns? Auf sein Wattestäbchen? Und zudem dann geht's nicht richtig, Al. Ach, naja, ich sag dir, ich habe Riesenschwierigkeiten, um eine Lichtmaschine für meinen Dodge zu finden. Ja, und ein Deodorant, das dein Körper nicht abstößt. Und eine Frau, die meinen Körper nicht abstößt. Ha! Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung, den ganzen Abend. Nightshift, die ganz neue Taucher. Talla. Encapuete. Ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Thank you.

uns Schlagerspezialisten. In der nächsten Stunde werden meine Schlagerspezialisten gefordert werden. Celebrate, genau 0:43 Uhr. Oh, yeah. Nehmen wir ein paar Faxe neben Gewinnspiel. Und zwar Florian Röder aus Mainz. Das ist Guido, Marc, Sascha, Richard, Rolf, Uwe, Simon und alle Mainz 05 Fans. Jörg Meyer und Martin Bitzer aus Albstadt. Grüßen Deutschland-Umgebung. Alex, René, Philipp, die Klasse 10 der Schillerschule Onst Mettingen, Realschule Ebingen und uns hier. Dann hier noch eins. Hier ist der Christian aus Goldscheuer, Kehl Goldscheuer. Er grüßt Rainer Danny, der gerade aus dem Krankenhaus kam. Noise. Be unstoppable, beat master. Come on. Be the noise. Hause. Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Jetzt geht's los! Haltet euch gut fest! Hallo! Ah! Denn bei uns ist alles erlaubt! Oh, ein super Rückschritt! Abgedrehte Abenteuer! Unzüglich! Und ihr seid mittendrin! Wunderschön! Das totale Powerprogramm nur für euch! Moonflight Green Card. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Nonstop Radio. hast du wieder dich blamiert, ja, ohne Ende, wirklich, ganz echt. Wenn du Krieg willst, dann kannst du Krieg kriegen. Ja. Was meint ihr? Hat was der Song, ha? Duck in the Box. Doctor in the Box oder so ähnlich. Super! Ganz neu. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau.